Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Wir wollen jetzt über eine Legende des frühen Kinos sprechen, die vielen vielleicht unbekannt ist, Anna May Wong. Die Schauspielerin chinesischer Herkunft war im Hollywood der 1920er und 30er Jahre ein Star. Und das, obwohl sie fast ausschließlich nur in Nebenrollen zu sehen war. Sie teilte sich mit Marlene Dietrich in Shanghai Express ein Zugabteil. Sie spielte neben Douglas Fairbanks in dem exotischen Märchenfilm Der Dieb von Bagdad eine mongolische Sklavin. Vor dem Hintergrund der sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ausgrenzung der aus China stammenden Bevölkerung in den USA kann man da nur von einer Ausnahmekarriere sprechen. Im Berliner Arsenalkino wird Anna May Wong mit einer Retrospektive gewürdigt. Ein Anlass für uns, darüber zu reflektieren, welche Bilder das frühe Hollywood-Kino des Fremden oder der Fremden aus Südostasien überhaupt produziert hat. Und das mache ich mit Anke Lewicke. Hallo. Hallo. Welche Rollen verkörperte denn Anna May Wong? Musste sie diese Klischeebilder einer Exotin permanent erfüllen? Ja, eigentlich gab es nur so zwei Rollenfächer. Das war mal einmal die China Doll, das war so das unschuldige Mädchen, das Püppchen regelrecht. Oder es gab die Dragon Lady, das war dann eben die östliche Femme Fatale. Anderes hat sie kaum gespielt und egal, was sie jetzt gespielt hat, sie hat selbst immer sich darüber lustig gemacht, ich musste immer sterben, ich bin auf der Leinwand 1000 Tode gestorben. Das hat sie allerdings sehr schön gemacht. Also zum Beispiel in dem Film Lotusblume, da wird sie von ihrem amerikanischen Liebhaber verlassen, der überhaupt skrupellos war. Und dann stürzt sie sich eben in das tosende Meer. Oder sie spielt auch einmal eine Prinzessin der Qing-Dynastie. Und dann isst sie Opium und hat ein Peking-Oper-Kostüm dabei an. Und so schön ist kaum jemand mal auf der Leinwand gestorben wie sie da. Aber sie musste gleichzeitig natürlich auch immer so was Verschlagendes spielen. Also Dieb von Bagdad ist sie ja diejenige, die Douglas Fairbanks an der Nase herumführt. Und immer wieder gibt es auch ein Ende in ihren Filmen, wo dann, ne, sie hat diese großen chinesischen Ärmel an und da ist natürlich der Dolch drin. Aber unterwandert sie damit die Stereotypen von chinesischstämmigen Amerikanern im Kino oder hat sie diese Stereotypen eher mit solchen Rollen erfüllt? Ja, ich würde sagen, sie hat diese Klischees und Stereotypen einfach durch Perfektion unterlaufen. Das kann man wirklich sagen. Also sie hat sich die Schauspielerei ja selbst beigebracht. Sie musste ja auch immer wieder tanzen in diesen sehr engen und knappen Kostümen. Hat das immer wieder vor dem Spiegel sich selbst alles beigebracht. Und das Schöne dabei ist, dass sie in ihrer Exotik eine Eigenständigkeit entwickelt, die sich dann nicht mehr auf kulturelle Referenzen zurückführen lässt. Also man guckt ihrem exotischen Spiel, hat so eine ganz eigene Qualität. Das kann man sagen, wenn sie diese Opferrollen spielte, wie eben in Lotusblume. Sie war auch berühmt dafür, wie toll sie weinen konnte. Damals noch zur Stummfilmzeit, da hat man ja gerne sehr schmerzhaft expressiv gespielt. Aber sie hat einfach nur regungslos in die Kamera geschaut und dann lief ihr eben eine Träne runter. Das hat dann alles gesagt. Und später dann auch beim Tonfilm, wenn sie dann Nebenrollen gespielt hat, hat sie das eben ganz buchstäblich gemacht. Also sie war sehr ikonenhaft und da gibt es ja diese tolle Szene eben mit Marlene Dietrich, wenn sie sich zum ersten Mal da im Zugabteil treffen. Dann kommt noch eine britische Frau rein, die ihnen eine Unterkunft anbietet, dann, wenn sie in Shanghai angekommen ist, so Marlene Dietrich als Shanghai-Lilly wehrt so ein bisschin ironisch ab und Anna May Wong sagt einfach, ich weiß nicht, ob ich ihren Standards der Diskretion genüge. I'm sure you're very respectable, madam. I must confess, I don't quite know the standard of respectability that you demand in your boarding house. Eine Szene aus Josef von Sternbergs Shanghai Express. Anna May Wong, Anke, ist ja danach, nach ihren Rollen in Amerika und auch den Stereotypen und die Unterwanderung, von der du gerade sprachst, auch nach Europa gegangen. Konnte sie sich dort denn nochmal neu erfinden? Hatte sie dort Erfolg? Sie hatte auf alle Fälle Erfolg, aber so richtig konnte sie die Klischees, also sie musste dann doch wieder diese Klischees spielen. Es gibt ja auch dieses Foto mit Marlene Dietrich, Leni Riefenstahl von ihr. Also sie war lange in Berlin, hat sich hier sehr wohl gefühlt in der ganzen Künstlerszene, wurde gefeiert, weil sie eben einerseits so was Erotisches hatte, dann was Schalkhaftes, dann ein Energiebündel, dann wieder die Inkarnation des Cooles. Und Walter Benjamin war ja zum Beispiel ein sehr großer Fan von ihr, hat sie auch porträtiert und hat dann gesagt, er war wirklich so ein richtiger Fan, wenn sie so ihr Pony, den Pony so kurz im Gesicht hatte und dann die Haare links und rechts so runtergehängt, dann hatte ihr Gesicht nichts was Herzförmiges, also große Begeisterung. Aber so richtig konnte sie diese Klischees nicht hinter sich lassen. Sie hat dann immer wieder Tänzerinnen gespielt, aber das Leben der Bohème hat sie dann auch wirklich mit einer Wirklichkeit gefüllt. Und insgesamt kann man sagen, dass sie so wie Marlene Dietrich eigentlich ein sehr selbstbestimmtes Künstlerinnenleben dennoch hatte. Also sie hat dann zum Beispiel diese ganzen chinesischen Kostüme kamen aus ihrem eigenen Fundus und sie war auch ganz berühmt für ihr Spiel mit den langen, schönen Händen. Und die hat sie so eingesetzt, dass man wirklich von einem doppelten Spiel reden konnte. Also in China wurden diese Zeichensprache anders gelesen als hier. Und zum Beispiel hat sie dann auch in einem Film, wo sie wieder eine Tänzerin spielt, dann einen traditionellen Tanz aus China genommen, der gar nicht erotisch konnotiert dort ist. Und sie hat eine Frisur getragen, die hier sehr exotisch war, streng zurückgenommen, aber in China von den Landmädchen getragen wurde. War denn diese Karriere von Anna May Wong eine Ausnahme für asiatischstämmige Schauspieler in Amerika? Ich meine, wir reden ja häufig davon, wie schwer es ist für Afroamerikaner, sich im Kino zu etablieren, aber es gibt ja zumindest sowas wie ein afroamerikanisches Kino. Wie sieht das denn da aus, vor allem vielleicht auch bei ihren männlichen Kollegen? Oder ist Anna May Wong eine absolute Ausnahme? Ja, sie ist schon eine Ausnahme, das kann man sagen, weil die meisten in Anführungsstrichen gelben Gesichter wurden dann von Weißen gespielt. Und da gibt es auch richtig so eine Anleitung für, kann man so ein Schminkbuch kaufen, wie man das macht. Man muss dann eben den weißen Männern die Augenwinkel so ein bisschen hochziehen und das klebt man dann fest und dann schneidet man die Wimpern noch kurz. Dann hat man so das perfekte Gesicht da. Und das manchmal wurden die Augenbrauen auch noch wie so ein Dreieck geschminkt, um das Diabolische zu verkörpern. Aber gleichzeitig gibt es bei den Männern was ganz Interessantes, weil man ja doch auch Respekt vor dieser östlichen Kultur hatte. Die wollte man eben auch mit einbringen. Deshalb hat man die eben auch immer von Weißen spielen lassen, dass sozusagen sie nicht von innen heraus selbst verkörpert werden konnte. Das kann man sagen, ja. Und mein beliebtes Beispiel ist eigentlich dann schon ein bisschen später Hopsing aus Ponanza. Der hatte immer für mich so ein Karnevalskostüm an. Ich komme ja aus dem Rheinland, so sah der aus. Und dann habe ich später noch mal ein Foto von ihm gesehen. Und da habe ich auf einmal gedacht, wo ist denn das Zöpfchen? Das Zöpfchen gibt es gar nicht, das Feingeflochten. Und da wurde mir klar, dass ich das Klischee in meiner Erinnerung eigentlich weitergeschrieben habe. Anke Lewicke über die asiatischen Stereotypen im frühen Hollywood-Kino. Anlass für unser Gespräch ist die Retrospektive Star-Ikone Grenzgängerin für Anna May Wong im Berliner Arsenal-Kino, die ab dem 1. Juni beginnt. Anke Lewicke, vielen Dank.